Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Tropical Riffs in der Radio Nacht Jazz, Afro-Cuban Jazz, Latin Jazz, Salsa, Mambo, Rumba, präsentiert von Karl Lippe-Gaus. Beat Mambo von und mit Tito Puente. Schon 1949 waren viele der Jazz-Big-Bands aufgelöst worden oder kamen aus der Mode. Doch die Latin-Big-Bands in New York hatten weiter lokale und regionale Jobs. Die Urlaubsorte in den Catskills waren verrückt auf Mambo. Und das Vokabular der Latin-Musiker enthielt auch einige Wörter Showbiz-Jiddisch. Tito Puentes Band war wie ein einziges großes Schlagzeugset von den Timbales aufwärts erbaut. Ihr Timing war glasklar. Was den Clave, die kleinste rhythmische Einheit der afrokubanischen Musik betraf, war Tito ein Fundamentalist, schreibt Ned Sublette in seinem wunderbaren Buch Cuba and its Music. Thank you. Eine Kostprobe aus dem berühmten Tito Puente-Album Dance Mania. In seinem Sound hören wir die Big Bands von Stan Kenton und Dizzy Gillespie, ironischerweise im Tanzmusikkontext der Sweet Music, wie die Yankees sagen. Sachen, die Kenton und Gillespie längst abgeschüttelt hatten. Offensichtlich sind auch die direkteren Einflüsse eines Machito. Aber Tito Puentes Sound war neu, zeitgemäß und sehr vollkommen. In vieler Hinsicht gab er den Kurs für den Stil und Standard der Entwicklungen in der Latin Music New Yorks für die nächsten Dekaden vor. Es wurde dann die letzte wichtige Big Band, die formiert wurde, und als Tito Puente im Jahr 2000 verstarb, war sein Orchester die letzte Big Band, die noch unter ihrem ersten Bandleader und Gründer ausgebuchte Tourneen unternommen hatte. Ernest N. Anthony Tito Puente Jr. kam am 20. April 1923 im New Yorker Stadtteil Spanish Harlem als Sohn puerto-ricanischer Eltern zur Welt. Erstmal wollte er Mambo-Tänzer werden, hörte viel Latin Music, begeisterte sich aber auch sehr früh schon für den Jazz, speziell für die Big Bands der Swing-Ära. Seine Fans gaben ihm den Ehrentitel El Rey, der König. Seinen Durchbruch hatte er, als Mario Bausa, der Trompeter, ihm Machito, seinem Schwager und Chef der legendären Afro-Cubans, vorstellte. Machito hörte Tito Timbales spielen und sagte zu seinem musikalischen Direktor: Mario, get the kid, he's the one. Thank you. Vielleicht gibt es immer noch Leute, die denken, dieses Stück stamme von Carlos Santana, aber es wurde geschrieben von Tito Puente, Oye Como Va. Meinen Durchbruch hatte ich, als Mario Bausa mich Machito empfiehl. Ich hatte studiert, ich hatte zahllose Preise gewonnen und wurde eine Ikone des Latin Jazz. Über 100 Schallplatten haben wir produziert. Meine Mutter hatte mir den ersten Musikunterricht besorgt. Ich spielte Trommeln und Klavier. Ich wollte Musiker werden. Mein Vater sagte, okay. Eine Menge Leute taten das damals. Wir waren sehr arm in jenen Tagen. Und wenn du in der Schule hocktest, konntest du nicht arbeiten. Deine Eltern brachten nicht genug Geld mit nach Hause. Also putzte man Schuhe oder trug Zeitungen aus, was auch immer. Meine Musikstunde kostete 25 Cent. Dieses Geld holte meine Mutter sich aus dem Portemonnaie meines Vaters. Klar, denn er spielte mit seinen Freunden zu Hause um Geld, sie spielten Karten und aus jedem Pott holte er das Geld für Gas und Strom für das Apartment. Weißt du, er wollte nicht, dass ich Musiker würde. Reine Zeitverschwendung, fand er. Dann aber schlich sich meine Mutter nachts zu seinen Sachen und holte ihm das Geld aus der Tasche und zahlte für die Musikunterrichtsstunden. Ich ging zur 110. Straße, zur 115., dann noch 12 Blocks weiter und 20 oder 30 Blocks weit an den Samstagen bis zur New York School of Music. Ich hörte mir diese ganzen Bands an, aber meine Favoriten waren Benny Goodman, Count Basie und Duke Ellington. Sie traten immer in den Theatern auf. Es gab eine Menge Theater in New York damals. Wir haben auch da gearbeitet. Wir waren die Support Acts. Unsere Namen standen nicht auf den Postern, wir waren die Vorgruppe, aber wir waren immer zur Stelle. Jede Nacht hörte ich mir ihre Programme an. Wir hatten all diese Bands. Aber worauf ich wartete, waren Benny Goodman, Gene Krupa und später Charles Mingus. Mamita, la jardinera viene regando flores. Mamita, la jardinera viene regando flores. Ay Dios, jardinera soy yo. Ay Dios, jardinera soy yo. Mamita, la jardinera viene regando flores. Mamita, la jardinera viene regando flores. Ay Dios, jardinera soy yo. Ay Dios, jardinera soy yo. Pío, pío, pío, pío, ay, pío, pío, pío, va. Allá viene la sultana alegrando el carnaval. Pío, pío, pío, ya se está formando el río. Pío, pío, pío, ya se está formando el río. Pío, pío, pío, ya se está formando el río. Pío, pío, pío, ya se está formando el río. Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Yeyo, de ra. No me rajo. De ra. No me rajo, manito. El guardia. Voy fuera. ¿Cómo? Das war der Bassist Cachao, Israel Lopez mit bürgerlichem Namen, und seine Conjunto, also seine Band. Und das Stück hieß Descarga Mexicana. Gerade erschienen auf einer hervorragend zusammengestellten 3-CD-Box beim französischen Speziallabel Fremo, Cuba Jazz 1956 bis 1961. Cachao wurde 1918 in Havanna geboren, und weil er Kontrabass spielte und sehr leise sprach, galt er als obskure Größe afrokubanischer Musik. In Wirklichkeit aber leistete er einen enormen Beitrag, nicht nur als Bassist, sondern auch als Erfinder des Mambo und der Descargas, also dem Pendant zu den Jam Sessions im Jazz. Cachao nahm als einer der ersten die Descargas, die Cuban Jam Sessions, für Platten auf. Er spielte eine Vielzahl von Instrumenten, Trompete, Klavier, Gitarre, Posaune und Bongos, aber Entschuldigung, da 35 seiner Verwandten Kontrabassisten waren, war die Sache klar. Er hatte noch einen älteren Bruder, Orestes, der ein bekannter Pianist wurde, und Cachao spielte schon Kontrabass als Junge für Stummfilme im Kino in Havanna. Und er war 31 Jahre lang Bassist bei den Havanna Philharmonikern. Jetzt wieder die Frage, woher dieser Spitzname Cachao? Den bekam er wegen seiner Kontrabass-Soli. Cachao ist eine Abkürzung von Cachandeo und bedeutet so viel wie vor Freude strotzend. Kann man wohl sagen. Thank you. Cachao Master Sessions hieß dieses Album. Nach einer langen Zwangspause, erschöpft durch seine Arbeit im Orchester von Perez Prado, wurde Cachao erstmal Freelancer in Havanna. Und die erste Discarga, Spanisch für Entladung, wurde 1952 auf Schallplatte aufgenommen, mit dem Pianisten Bebo Valdez und Cachao am Kontrabass. 1957 erschienen davon zwei LPs und erzeugten einen neuen Trend. Bis 1963 arbeitete dieser charismatische Bassist viel in Kuba. In dem Jahr emigrierte er dann in die USA. Noch in den frühen 1980er Jahren war Cachao der Mann am Kontrabass für die größten der kubanischen Musik in New York. In den 80ern ließ er sich in Miami, Florida nieder, wo er immer mehr in Vergessenheit geriet, ins Abseits. Bis ihn der Schauspieler Andy Garcia zur Hauptfigur des Dokumentarfilms von 1993 machte. Titel Cachao, como su ritmo no hay dos, wie seinen Rhythmus gibt's keinen zweiten. Diese Doku sorgte für sein Comeback und längst fällige Anerkennung als eine der Ikonen des Cuban Jazz. In den frühen 90ern erschienen dann diese Alben, The Cachao Master Sessions. We'll be right back. Next case. Cachao Master Sessions Volume 2. Der Mambo verdankte vieles dem Jazz, zum Beispiel die Instrumentalsoli und die Arrangements für die Bläser. Eine besondere Keckheit in der Spielweise, vehement rausgeschleuderte Bläserriffs, die man als typisch amerikanisch empfand. Es gab nun einen Ableger der schwarzen Musik, der die Mambo-Einflüsse begierig absorbierte. Und das war der Rhythm and Blues aus New Orleans von Interpreten wie Professor Longhair. In New Orleans mutierte der Mambo. Eigentlich kein Wunder, denn dort konnten die Schwarzen die Sendungen von Radio Havana über Kurzwelle empfangen. Samba und Bossa Nova belebten den Jazz und Charlie Parker nahm eine Afro-Cuban Jazz Suite auf. Ihr Komponist war Chico Farril und die Band war die von Machito. Well, I'm going back home to my baby. I'm going back to New Orleans. Say na na, my father rang. Oh, say oh, my mom pa. I'm gonna plant my feet on Rampart Street. I'll be there for the Mardi Gras. Never will I roam. Gonna get my fill of that ain't too big, 'cause New Orleans is my home. Crawfish, jambalaya, red beans, and fine praline. Gonna get some lovin' and satisfied back down at New Orleans. Gonna back home, T98, the land of the carnival queen. Yes, I'm going back home to my baby.